Kundgabe 750. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.01.1939. Aller Dinge Anfang bin ich. Aller Dinge Anfang bin ich. Das beherziget, wenn der leiseste Zweifel euch bewegt über die Erschaffung alles dessen, was ihr um und über euch seht. Wenn meine Macht also ausreichend ist, aus mir heraus jedes Wesen ins Leben zu rufen, welcher Art müsste dann wohl die Kraft sein, die dem Schöpfungswillen einen ebensolchen Zerstörungswillen entgegensetzt? Es müsste dann eine zweite Gottheit neben mir am Werk sein, deren Kraftäußerung meinem Wirken zuwiderliefe. Wer sich nun die Gottheit vorstellt als ein unvollkommenes Wesen, kann wahrlich noch viele solcher Götter dieser einen zur Seite stellen. Doch von der einen wahren Gottheit, die alles erschaffen hat und alles beherrscht, macht er sich nicht die rechte Vorstellung. Wer mich erkennen will, muss glauben und sich als Schöpfung dem Schöpfer unterstellen. Und es wird ihm Licht werden, und er wird mich in diesem Licht sehen, als Beherrscher des Alls. Er wird erkennen, dass mir keine Gegenkraft zuwiderhandeln kann, die dort zerstörend wirkt, wo ich erschaffe. Nur die materielle Umformung der Erdoberfläche ist dem freien Willen des Menschen überlassen worden, auf dass sich der Schaffenstrang der Menschen, den ich ihnen gleichfalls ins Herz gelegt habe, betätigen kann. Sie können nun gleichsam handeln nach eigenem Ermessen, werden jedoch immer ihre Unzulänglichkeit erkennen müssen und immer auf die Allgewalt des Schöpfers und das Wirken der Naturkräfte angewiesen sein und können sich diesen nicht eigenmächtig widersetzen. Nichts ist nun verständlicher als das Ergründen wollen des allmächtigen Schöpfers und doch wieder nichts unmöglicher. Der menschliche Verstand reicht nicht bei weitem aus, mich in meiner ganzen Urkraft zu erfassen. Und noch viel weniger wird es ihm gelingen, mich zu spezialisieren, das heißt, mein Sein und Werden in irgendwelche Form zu bringen, die dem menschlichen Verstand annehmbar erscheint. Es ist dies eine hoffnungslose Angelegenheit, die nimmermehr ein befriedigendes Ergebnis zeitigen könnte. Denn ich war, ich bin und werde immer sein, ein ewig unergründlicher Geist, der alles in sich birgt, was das gesamte Universum aufzuweisen hat, dem alle Schöpfung untersteht, weil sie von ihm ausgegangen ist, und der aller Dinge Anfang und Ende ist, der Liebegeist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.